Kundgabe 6285. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.06.1955. Gottes Ansprache. Gesegnet sind die Menschen, die mein Wort vernehmen dürfen, die sich von mir ansprechen lassen, die nach meiner Ansprache verlangen und darum von mir bedacht werden können, wie es ihnen für ihre Seelen zuträglich ist. Gesegnet, die in mir den liebevollen Vater erkennen, der zu ihnen spricht, Worte der Liebe und der Weisheit. Gesegnet, die unmittelbar die Kraft von mir empfangen, weil ich mein Wort mit meiner Kraft gesegnet habe. Euch allen, die ihr noch auf Erden wandelt, gilt meine Liebe. Und darum möchte ich euch allen auch die Möglichkeit geben, meiner Ansprache lauschen zu können. Und darum leite ich mein Wort in einer Weise zur Erde nieder, dass es nicht nur dem Empfänger allein zugedacht ist, sondern es auch die Mitmenschen durch ihn vernehmen können, dass er es weiterleiten kann, in der Form, wie es ihm zugegangen ist. Und so können alle in den Besitz meines Wortes kommen, das rein und unverfälscht denen zugeht, die ihre Herzen öffnen, der Ansprache von oben. Alle Menschen können sich laben an dem Quell, dem das lebendige Wasser entströmt. Mein Wort, das Leben erweckend ist, weil das ewige Leben selbst es ausgeströmt hat. Nimmermehr kann dem Tode verfallen, der von dem Born des Lebens trinkt, der also mein Wort aufnimmt in sein Herz, der es nicht nur an den Ohren verrauschen lässt, sondern will, dass er innerlich davon berührt wird. Denn mein Wort ist Nahrung für die Seele, es ist Speise und Trank, die zum Leben der Seele nötig sind. Und dieses Wort geht euch Menschen in aller Reinheit zu und sucht den Zugang zu euren Herzen. Ich selbst, der ich das Wort bin von Ewigkeit, stehe an eurer Herzenstür und klopfe an, auf dass ihr mir Eingang gewähret. Und dann kann ich selbst euch speisen und tränken. Ich kann mit euch das Abendmahl halten. Ihr könnet euch mit mir vereinen und nun vereint bleiben bis in alle Ewigkeit. Denn so ihr mein Wort höret, muss ich selbst euch auch gegenwärtig sein. Und meine Gegenwart muss euch selig machen, schon auf Erden, weil ihr nun ständig mein Wort zu hören vermögt und ihr nun immer den Beweis habt, dass ich selbst bei euch bin. Ich will euch alle ansprechen und euch von meiner Liebe zu euch Kenntnis geben, weil ich euch wiedergewinnen will, die ihr mir verloren waret, endlos lange Zeit. Und darum wird immer wieder mein Wort von oben ertönen. Und immer wieder werde ich mir die rechten Gefäße erwählen, in die ich meinen Liebekraftstrom einfließen lassen kann. Und immer wieder werde ich den Zugang finden in geöffnete Menschenherzen, die beglückt annehmen, was ich ihnen darbiete. Die Hunger und Durst empfinden und erquickt werden sollen mit der rechten Speise und dem rechten Trank. Immer wieder wird denen meine Kraft zuströmen, die sich innig mir verbinden, um Kraft zu empfangen. Denn meine Liebe zu euch Menschen ist unwandelbar und sie wird euch stets das zuführen, was ihr benötigt, um selig zu werden. Amen.